Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Ö1 Festspielpartner Die Presse. Stefan Hövel begrüßt Sie recht herzlich zur Wiedergabe eines Konzertes, das wir bei der Schubertiade Schwarzenberg aufgenommen haben. Im Rahmen des Euroradio Summer Festivals der EBU übernehmen 6 Radiostationen die heutige Sendung, und zwar in der Tschechischen Republik, China, Spanien, Griechenland, Island und Polen. Am 27. Juni lud die Schubertiade Schwarzenberg zu einem besonderen Kammerkonzert in den Angelika-Kaufmann-Saal. Es handelte sich dabei um ein weiteres Konzert der diesjährigen Schwerpunktreihe, in der sämtliche Kammermusikwerke von Johannes Brahms aufgeführt werden. Seine Kompositionen standen natürlich auch die letzten Jahre immer wieder auf dem Programm des Vorarlberger Festivals, denn Brahms kannte ja Franz Schuberts Oeuvre ganz genau. Er fungierte beispielsweise als Herausgeber der ersten Druckfassung von Schuberts Impromptu, Deutschverzeichnis 946. Am 27. Juni präsentierte ein Ensemble rund um den französischen Geiger Renaud Capuçon die beiden Streichquintette von Johannes Brahms. Mit dem Opus 88, dem Streichquintett in F-Dur, eröffneten sie ihr Kammerkonzert. Ein Frühlingsprodukt sei diese Komposition, meinte Brahms einmal, und es war jenes Werk, mit dem er einen seiner härtesten Kritiker, den jungen Hugo Wolf, besänftigte. Denn der meinte, beim Hören dieses Quintetts gelange man in eine freie, sonnige Aue, worin sich's an der Hand des kundigen Komponisten gar herrlich erging. Ja, man hört förmlich das Gras wachsen, die Natur so geheimnisvoll, so feierlich still, so selig verklärt. Johannes Brahms, Streichquintett in F-Dur, Opus 88. Es musizieren die beiden Geiger Renaud Capuçon und Guillaume Chilem und die Bratschisten Adrien Lamarca und Gérard Cousset sowie der Cellist Edgar Moreau. Thank you. Thank you. Das Streichquintett in F-Dur Opus 88 von Johannes Brahms war das. Es musizierten Renaud Capuçon und Guillaume Gillem Violine, Adrien Lamarca und Gérard Cosset Viola und Edgar Moreau Violoncello. Die fünf gaben ein Kammerkonzert am 27. Juni im Angelika-Kaufmann-Saal im Rahmen der Schubertiade Schwarzenberg. Zwei Streichquintette hat Brahms geschrieben, das zweite folgt jetzt. Es ist dies sein Opus 111 in G-Dur. Auseinandergesetzt hat sich Brahms mit dieser Gattung bereits mit rund 30 Jahren. Das vorher gehörte Opus 88 hat er aber erst 20 Jahre später fertiggestellt und sein Quintett in G-Dur weitere 8 Jahre danach. Beide Streichquintette sind in Bad Ischl, wo sich Brahms in den Sommermonaten aufhielt, entstanden. Viel zerrissenes Notenpapier habe ich zum Abschied von Bad Ischl in die Traun geworfen, ließ Brahms seinen Verleger Fritz Simrock wissen. Glücklicherweise landete das Quintett nicht im Wasser, sondern wohl eher in einem Papierkorb, denn der Autograph ist, wenn auch mehrfach zerrissen, noch erhalten. Die Haushälterin Celestine Truxer hat die Noten gerettet. Wir hören Johannes Brahms Streichquintett in G-Dur, Opus 111, nun mit folgenden Interpreten. Den beiden Geigern Renaud Capuçon und Guillaume Chilem, den Bratschisten Adrien Lamarca und Gérard Cosset und dem Cellisten Edgar Moreau. Thank you. Thank you. Johannes Brahms Streichquintett in G-Dur, Opus 111 war das. Es musizierten Renaud Capuçon und Guillaume Gillem Geige, Adrien Lamarca und Gérard Gosset Brace und Edgar Moreau Violoncello. Und mit diesem Werk endete das Kammerkonzert bei der Schubertiade Schwarzenberg am 27. Juni Die gehörte Aufnahme ist eine Produktion des ORF Vorarlberg im Auftrag von Ü1. Tonmeister des Mitschnitts war Christoph Maria Holzer, Musikaufnahmeleiter und Gestalter der heutigen Sendung Stefan Hövel. Und mit diesem Hinweis darf ich mich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die via EBU zugeschaltet waren, recht herzlich verabschieden. Herzliche Grüße aus Wien.